eine traurige Pflanze. Es ist so, wenn man sie gießt, muss sie weinen. Sie ist gerade, aber nicht erhaben, ignoriert Sonnenschein. Sie trägt gerne ihren Schmerz zu Papier. Sie spricht niemals von hier, sagt immer nur da, hält die Zeit manchmal an. Manchmal, wenn sie grübelt, fällt ihr eine Locke nach vorn ins Gesicht. Sie steckt sie langsam zurück hinters Ohr, ich fange Feuer, sie nicht. Stundenlang könnt ich ihr nur beim Gucken zugucken. Sie sagt, mein Feuer, das du siehst, ich weiß nicht, wo das fließt, aber danke. Freunde wie die Bücher im Schrank, sie hat sie alle gelesen. Sie ist so extra verbunden mit der Welt, sie ist nie anders gewesen. Sie hat ziemlich viel mehr als ich gesehen. Sie schickt noch Briefe an Leute, sie freut sich auf heute, sie fängt neben mir an. Sie hört diese schöne Musik und jeder Moment wird eins mit dem nächsten. Sie hat den Sinn für die große Geste sich geschickt angelesen. Wann, wenn nicht heute? Und wo, wenn nicht hier und jetzt? Es erschien selten näher und so kurz vorm Verwehen. Was wir heute nicht festhalten, werden wir morgen nicht stehen.